herzlich willkommen zum Uncast Episode 239 diesmal. Und die Themen werden interessant sein, denke ich mal. Gut, Thema gibt es eigentlich nur eins, ja. Google Talk wird abgeschaltet. Spreche ich gleich drüber. Jede Menge News gibt's natürlich auch. Unter anderem ganz interessant, das OnePlus One kann jetzt jeden Dienstag ohne Einladung bestellt werden. Komme ich auch noch dazu. Community war auch wieder sehr aktiv und natürlich die App der Woche. Und ich fange gleich an mit dem Thema, ohne Zeit zu verlieren. Google Talk wird am 16. Februar abgeschaltet. Und während einige wahrscheinlich sagen, Google Talk, das gibt es ja schon lange nicht mehr, fertig, was interessiert mich nicht, ist es für andere doch ein klein wenig komplizierter, denn Google Talk war ja sozusagen der Vorgängerdienst von Hangouts. Alle hatten sich gewünscht, dass zwar Google Talk verbessert wird, aber dass eben bei dem nächsten Produkt eben dieses XMPP Jabber, was ja bei Google Talk zugrunde liegt, weiter Verwendung findet. Dies wurde leider nicht der Fall. Somit wurde es dann schnell klar, dass Google Talk wohl keine Zukunft mehr haben wird. Aber es lief die ganze Zeit noch parallel quasi zu dem Hangouts. Und das war wichtig für etliche Apps und auch für Desktop-Anwendungen, die eben auf Google Talk zurückgegriffen haben. Und somit hatte man noch eine Verbindung zu den Google-Nutzern. Das ist aber nun am 16. Februar, ab 16. Februar ist es damit vorbei, denn damit, dann wird Google Talk komplett abgeschaltet und alle Apps, die eben Google Talk, und das sind gar nicht so wenige, Google Talk als Basis nehmen, die funktionieren dann nicht mehr. Gleichzeitig ist es auch so, dass die Benutzer, die eben jetzt Google Talk noch nutzen, das sollen sogar noch einige sein, wie viel weiß man allerdings nicht, die werden auch keine Möglichkeit mehr haben, hier weiter diesen Dienst zum Chatten zu benutzen. Ja. Das ist alles sehr, sehr schade, denn Google Talk hatte eigentlich ziemlich viel, also das XMPP, das ja bei Google Talk verwendet wird, hat ja viel bietet ja viele Möglichkeiten, so ist auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung über Google Talk überhaupt kein Problem. Also das funktionierte tatsächlich auch über Google Talk, weil Google Talk am Anfang nichts anderes war als ein XMPP-Server, sozusagen ein Dienst. Deswegen hatten auch damals einige Firmen, wie 1&1, also United Internet heißen die ja jetzt alle zusammen, damit ist auch Web.de und GMX, die hatten alle eben dieses XMPP deswegen auch genommen. Nur hatte sich das außerhalb von den Google-Geräten, sage ich mal, den Android-Geräten, so gar nicht durchgesetzt. Selbst Google Talk auf Android war ja nicht immer so vom Stellenwert her offenbar so gut eingeordnet, ja, dass man da zufrieden sein konnte. Ja. Deswegen wurde natürlich auch nicht mit Kritik gegeizt, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht. Dann hat eben Google Hangouts herausgebracht. Das war so Anfang 2013, ich glaube Mai 2013, glaube ich, war das. Und da wurde dann auch das XMPP-Feature in G-Talk deaktiviert. Ja, das bedeutet, dass man da also Einschränkungen hatte, andere XMPP-Server damit einfach so zu erreichen. Ja. Es war also auch da dann schlecht, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und jetzt ist natürlich ein weiterer großer Verlust. Wie groß der sein kann, das sieht man zum Beispiel schon daran, dass die allermeisten Desktop-Chat-Apps ja, hier noch den G-Talk Zugang benutzen. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf ein Messaging-Programm gehe, ja, wie zum Beispiel Copete, ja, und möchte da dann hier einrichten, dass ich hier also mit Google-Nutzer kommunizieren kann, Dann richtet er einen Google Talk-Account ein, weil dieser nämlich immer noch, auch wenn er jetzt XMPP-servermäßig abgeschottet ist, aber er konnte die Schnittstelle noch nutzen, XMPP, und damit konnte ich mich dann verbinden. Ja. Damit ist es dann auch vorbei und das hat eine ziemlich große Tragweite. Ja, wie gesagt, die Apps, die es im App Store gibt, natürlich die Google Talk für verschiedene Sachen benutzen, werden auch nicht mehr funktionieren. Beispielsweise gibt es da eine App, die ein besserer Status anzeigt. Also man kann ja bei Hangouts dummerweise, vollkommen unverständlich, kann man nicht sehen, wann jemand online ist. Ja? Oder zum Beispiel wie bei dem Xabber-Programm, bei der Xabber-App, da kann man zum Beispiel sehen, okay, hat in den letzten so und so vielen Minuten, das kann man selbst einstellen, also man braucht da keine Angst zu haben, das kann man ändern, in den Einstellungen her, dass das andere Leute sehen, aber standardmäßig ist zum Beispiel so eingestellt, dass 15 Minuten ist das Icon grün, ja, dann weiß man, okay, der hat vor nicht mehr als 15 Minuten das Handy in der Hand gehabt. Gelb ist dann eben weitere 15 Minuten und grau wäre dann tatsächlich offline. Ne? Und somit kann man dann zumindest mal erkennen, okay, wenn der offline ist, dann brauche ich jetzt gar nicht erst zu schreiben, wenn ich jetzt sofort eine Antwort haben will. Das geht bei Hangouts leider nicht. Das kann man nicht sehen. Ja. Und das ist eine ganz, ganz große Dummheit, finde ich. Frechheit. Ja? Das ist... Ich weiß ja schon, woran das hängt oder was man damit machen will. Man will damit eben sagen, okay, hier kannst du deine Nachricht schreiben. Fertig. Ja. Und du sollst dir keine Gedanken machen, ob jetzt da der online ist oder nicht. Das ist ja schön gemeint, aber eben dumm, wenn ich eine Antwort haben möchte und der ist offline, dann nützt mir das nichts. Das gibt ja mehrere Gründe als offline. Es kann ja sein, dass es im Silicon Valley keine einzigen Flecken mehr gibt, der nicht online abgedeckt ist, also mit Datendiensten abgedeckt ist, aber in anderen Ländern ist das immer nicht so. Ja. Gut, woran hängt's denn? Warum hat dann Google nicht diesen überragenden G-Talk-Dienst einfach weiterentwickelt und könnte genauso aussehen wie Hangouts, kein Problem, es könnte ja unten drunter unter der Basis weiterhin das Google Talk laufen, nein. Die Abkehr kam einfach deswegen und da sind die Open-Source-Software-Entwickler nicht ganz unschuldig daran. Bedauerliche Abkehr kam eben deswegen, weil Google keinerlei Unterstützung von außen bekommen hat. Man hatte damals eine Riesenchance der Open-Source-Software-Community eröffnet und sagt, hier, das ist Google Talk, das basiert auf offenen, freien Systemen und jeder kann hier mit kommunizieren und auch von anderen Jabber-Servern, ja, Google-Accounts erreichen und umgekehrt, ja. Aber man hat sich natürlich lieber mal wieder drauf versteift, das böse Google zu beschimpfen und zu sagen, ja, da bin ich ja schön blöd, wenn ich hier Google meine Daten gebe. Es gab jedenfalls keine Programme außerhalb von Google Talk. Die Community hat auch Google Talk selbst nicht weiterentwickelt, also zum Beispiel bessere Clients entwickelt oder auch die Entwicklung von Xabber bzw. XMPP, Xabber schon mal gar nicht, also Jabber oder XMPP an sich wurde auch nicht richtig vorangetrieben. Was hier implementiert hätte werden müssen auf jeden Fall, ist Bilderübertragung, ein vernünftiges Emoji-System, ja, das eben auch irgendwo ein bisschen standardisiert ist, so wie es eben jetzt auch bei Hangouts ist. Und auch mittelfristig auf jeden Fall Audio, Video. Das alles wurde nicht gemacht, weil man gesagt hat, ja, so, das ist manchmal so ein typisches Verhalten, was mich richtig fuchst. Ich finde das ja alles sehr, sehr schön, aber wenn man sich etwas sträubt, so in dem Motto, ach, jetzt kommen diese Video-Junkies und Audio, nix, ich will mein Chat haben. Ja, am besten noch IRC und fertig, ne, mehr braucht man eh nicht. Das ist eine ziemlich destruktive Haltung für den Fortschritt, ja, wenn alle so gedacht hätten, hätten wir heute gar keinen Chat, sondern nur E-Mail. Ja, Für manche ist es zwar auch das nicht ganz abwegig. Die sagen, was brauche ich? Chat, ich habe E-Mail fertig. Ja, ist bis zu einem gewissen Maß eigentlich gar nicht so falsch. Aber trotzdem, was ich damit sagen will, ist eben, man hat hier komplett die Entwicklung im Stich gelassen, sowohl von dem XMPP als auch von den Programmierern, die Clients entwickelt haben. Es gab nichts, aber auch nichts, was nur annähernd so komfortabel war, dass man einem 0815, ich habe keine Ahnung von gar nichts, Smartphone-User, das Teil andrehen konnte zum Chatten. Und genau das hätte müsste der Fall sein. Dann kam WhatsApp, die haben genau das gemacht, total unsicher, ja, haben sich um Datenschutz überhaupt nicht gekümmert, aber natürlich war es da klar, eine kleine, sympathische Firma, ja, nicht so wie das große, böse Google, ja, und da ging dann halt die ersten Trendsetter hin und dann kamen die Leute an und durch diese ja Ignoranz der Entwicklerszene bei XMPP wurde das dann klar, dass XMPP den Anschluss verloren hat und Google Talk dementsprechend auch. Google war dann irgendwann hat dann die Schnauze voll gehabt und hat dann auch in einem Statement, das sehe ich noch vor mir wie am ersten Tag, ja, als die sehr traurig waren, dass es eben keinerlei Unterstützung gab von der Open Software Szene in diesem Bereich und sich deswegen entschlossen haben, es sei sinnlos, hier weiter auf diese Plattform zu setzen und haben dann ihr eigenes System gemacht, nämlich das Hangout. So, das Hangouts. Und Hangouts hat sich dann entsprechend weiterentwickelt und löst eben jetzt endgültig G-Talk ab. Was bleibt, sind klaffende Löcher von Funktionen, nicht nur jetzt die Anzeige vom Status, ja, die man vielleicht gerne hätte, beispielsweise Third-Party-Software, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und so weiter und so weiter. Ja, ich weiß, Google tut sich schwer, vor allem mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Hangouts, weil was würde das bedeuten? Da denken oft viele nicht dran. Man könnte also das quasi nur auf einem Gerät sehen, ja. Und die Nachrichten, ja, also man könnte jetzt nicht mehr sich am Computer einloggen und dann die Nachrichten nochmal nachlesen, ja. Und das, was man am Computer chatten würde, hätte dann unter Umständen andere Verschlüsselung oder keine Verschlüsselung. Wenn es eine andere Verschlüsselung hätte, könnte man die Nachrichten auf dem Handy dann nicht mehr nachvollziehen, nachverfolgen. Also der Konversationsstrang wäre durchbrochen auf den verschiedenen Geräten. Und man könnte auch nicht in den Hangouts suchen. Also wenn ich hier sehe, ich habe hier mein Archiv von meinen Chatnachrichten, das ist mir auch sehr wichtig, dass ich das habe. Das habe ich auch übrigens mit dem Xabber angelegt. Da geht es natürlich offline, also auf dem Gerät selbst kann man das archivieren. Ja, aber das ist also unverzichtbar. Nur da kann ich eben auch bei Google dann nicht komfortabel drin suchen. Und bei XMPP war es ja dann in der Tat so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel am Computer verbunden war und ich habe den Handy-Client genutzt, dann gab es Fehlermeldungen, weil der Code, die Verschlüsselung ja auf dem Computer gemünzt war. Umgekehrt genauso, auf dem Handy bzw. auf dem Tablet eingeloggt, dann kann ich mit dem Computer nicht tippen. Das sind die Nachteile, die eben mit sich kommen, die da eben mitkommen bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Deswegen kann ich natürlich Google ein Stück weit verstehen. Aber man könnte es durchaus Hangouts doch wesentlich besser machen und auch sicherer machen. Beispielsweise muss man bei Hangouts seine Rufnummer verifizieren lassen. Ja? Da wäre es zum Beispiel auch sehr interessant, wenn man das vereinfachen würde. Beispielsweise wie eben bei WhatsApp, dass man sonst auch gar nichts mehr machen muss, muss keine Kontakte eintragen, irgendwie keine Mailadressen, gar nichts mehr. Und dann eben die Leute gleich sehen, auch wenn die dann tatsächlich bei Google präsent sind. Ja, und man das zum Beispiel im Telefonbuch hat, also als Telefonnummer. Ja. Das wäre zum Beispiel eine gute Sache. Es muss einfacher werden. Ja, es muss noch einfacher werden, Hangouts. Ja. Ich habe letztens gerade wieder einen Kommentar gelesen im Play Store bei Hangouts. Da steht dann auf einmal sowas wie so richtig angstbesessen. Was ist Hangouts? Was ist Hangouts? Ich hoffe, das ist nichts Schlimmes. Und wenn ich das jetzt lösche, ist das irgendwie, tut es dann meine Messaging-Funktionen stören im Handy? Ja. Das sind solche Sachen. Man weiß gar nicht, was das ist. Ja. Keine Werbung, zu kompliziert und so weiter. Und Hangouts ist ja eigentlich noch einfach. Ja. Aber halt für Otto-Normalverbraucher ist das schon manchmal verwirrend. Ja. Wobei, es könnte auch noch schlimmer sein. Ja, sicherer könnte es auch sein, auch wenn jetzt zum Beispiel eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sicher nicht für jeden optimal ist. Man könnte da durchaus mit findigen Mechanismen dafür sorgen, dass es zumindest mal etwas sicherer ist. Beispielsweise könnte man einen Key generieren bei Google, ja, und den dort speichern und dann entsprechend auf den verschiedenen Geräten erst entschlüsseln, ja, mit diesem Key. Ja, der Key wäre dann natürlich im Besitz quasi von Google auf den Google-Servern und damit wäre es natürlich auch kein hundertprozentiger Schutz mehr, aber durchaus noch besser als es jetzt ist. Nämlich jetzt ist da quasi keine Verschlüsselung vorhanden, ja, oder also es gibt zwar schon eine Verschlüsselung, aber das beläuft sich eben auf die normale Verschlüsselung, wie sie eben eingesetzt wird bei oder bei SSL, ja, also ja, das ist eigentlich alles. Und das ist einfach, finde ich, heutzutage zu wenig für eine Chat-App. Das hat man ja auch gesehen, die Kritik war in den USA, dass WhatsApp beispielsweise, ja, Schwierigkeiten kriegen soll, nein, in Großbritannien WhatsApp, dass das verboten werden soll, weil das zu sicher verschlüsselt. Ja, Google ist gar nicht genannt worden mit Hangouts. Also geht man schon mal gleich davon aus, dass Hangouts, ja, ist kein Problem, hier an die Daten ranzukommen, aber WhatsApp, nee, das kann nicht sein. Das ist verschlüsselt, das geht nicht. Also da ist es schon ziemlich bedenklich mittlerweile und da fragt man sich auch, okay, WhatsApp wurde jetzt immer so ein Stückweise ein bisschen sicherer, ja, aber Hangouts könnte jetzt auch langsam mal anfangen, ein bisschen sicherer zu werden. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass WhatsApp sicherer ist als Hangouts, aber die nähern sich langsam an und langsam muss Google bei Hangouts was tun, sonst geht's in die Hose. Wieder mal in die Hose, ja. Und vor allem Werbung, Werbung, Werbung, Werbung, Werbung. Ja. Ganz klar, Hangouts muss ein Begriff werden, wie WhatsApp. WhatsApp kennt jeder. Hangouts muss auch jeder kennen. Jo, also XMPP, goodbye. Die United Internet hat es jetzt schon abgeschaltet und also bieten das nicht mehr an. Ja, XMPP wird es natürlich weiterhin geben. Die Serverbetreiber, jeder kann einen XMPP-Server betreiben. Ja, und von daher kann es nicht verschwinden. Aber es ist schon schade, dass eben damit die Chance endgültig vertan ist, dass man mit einem Open Source Software System, das sich dazu eignet, absolut sicher zu sein, ne? Naja gut, absolut gibt's nicht, aber extrem sicher zu sein, die Chance hat man vertan und jetzt hat man nur noch Auswahl von verschiedenen proprietären Softwarelösungen. Ja. Theoretisch hätte man zwar die Open Source Software immer noch, aber sind wir mal ehrlich, bei diesen Chat-Kontakten kann man das nicht voraussetzen unbedingt. Ja. Man kann sagen, ich nutze Open Source Software XMPP fertig. Ja gut. Und was ist, wenn es der andere nicht nutzt? So ist das nun mal mit dem Verbinden, ja. Ich komme jetzt mal zu den News. Da hat sich nämlich was getan. Lollipop auf dem OnePlus One. Da ist ein offizielles Video jetzt aufgetaucht, ja. Sieht auf jeden Fall mal vielversprechend aus, ja. Was heißt, sieht vielversprechend aus? Sieht aus wie Lollipop. Ja, ist Lollipop und funktioniert wie Lollipop, aber eben auf dem OnePlus One. Das Video, wie gesagt, ist offiziell, aber wenn auch nur ganz kurz. Es scheint wohl sowas so ein Beweis zu sein. Ja, hier, ne? Also OnePlus One hat jetzt bald Lollipop. Und das ist gar nicht mal schlecht. Finde ich so. Im Play Store gibt es einen PSP-Emulator. Genau. Ja, und zwar offenbar ganz legal. Ja, also zumindest mal. Deswegen, weil keine ROMs dazu angeboten werden. Ja, und der Emulator gibt es einmal kostenlos und als werbefreie Gold-Variante für 4,99. Damit kann man Spiele der PSP nutzen. Ja, und da waren 2005 beispielsweise so Titel wie Little Big Planet interessant, ja, Burnout Legends, Grand Theft Auto, LCS, was war das, Liberty City Stories, genau, ja, kann ich mich doch gut dran erinnern. Und die kann man jetzt eben auch tatsächlich auf den Android-Geräten spielen, ja, Vorsicht allerdings. Wie gesagt, die Software selbst kommt natürlich ohne ROMs, also ohne Spiele, um das Gerät, um diese Spiele rechtlich unbedenklich nutzen zu können, braucht man die Originale dazu. Ja, dann sehen da offenbar die Rechtsexperten keinerlei Probleme, aber wer die Spiele nicht im Original hat, dem sei davon abgeraten, hier sich irgendwo ein ROM herunterzuladen, denn das könnte illegal sein. Jawohl. Den Download findet ihr offiziell im Play Store, was hier offenbar dann den legalen Status unterstreicht. Es sei denn, das fliegt jetzt in den nächsten paar Tagen raus aus dem Store, dann wissen wir, dass da vielleicht nicht alles so hundertprozentig okay ist, aber im Moment ist er jedenfalls noch im Store. Ja. Dann, ja, nochmal kurz zu OnePlus One. Jeden Dienstag kann das Teil jetzt ohne Einladung bestellt werden. Also bereits morgen werdet ihr in der Lage, eines zu bestellen, wann ihr es natürlich bekommt. Das weiß ich nicht. 8 Uhr Greenwich Mean Time, das ist also zurzeit, glaube ich, 9 Uhr bei uns in Zentraleuropa. Und da wäre dann das verfügbar, das 64 GB Sandstone Black oder das 16 GB Silk White. Ja. 24 Stunden also jeden Dienstag ohne Einladung. Einfach so. Genau. Ihr braucht keinen Invite dafür. Einfach hingehen, bestellen. Sogar, stell dir mal vor, so wie bei einem normalen Kauf. Ja. Man kann das einfach so bestellen. Das ist ja unglaublich. Das gab's noch nie. Moment, doch, bei anderen Herstellern ist das, glaube ich, normal. Naja, egal. Auf jeden Fall, wer das OnePlus One haben möchte, dienstags geht's auch ohne Invite. Der SwiftKey-Zwang bei OnePlus hingegen wird nicht sehr viele begeistern. Ja? Auch wenn man sagen kann, ja gut, SwiftKey sollte man sowieso installiert haben. Ja, so ist doch die freie Wahl immer noch sehr, sehr interessant. Und ja, ich habe ja schon mal angesprochen mit CyanogenMod, dass da jetzt auch momentan nicht mehr alles so rosig open und alles mögliche rosa-rote Brille läuft, ja, wie bisher. Und das ist hier ein weiterer Stich. SwiftKey wird nämlich auf das OnePlus One zwangsweise installiert mit dem Update des CyanogenMod 11S, das jetzt over the air ausgeliefert wird, ja. Hier in dem kurzen Artikel wird es hier auch ganz klar nochmal gesagt, das ist Bloatware. Ja. Klar, SwiftKey ist die beliebteste und beste App, Keyboard-App, denke ich mal. Also zumindest ist es mein Geschmack. Trotzdem hat es einen unschöner Beigeschmack, dass man eben so eine große App hier reingewürgt bekommt, wenn man vielleicht dann doch was ganz anderes nutzen will. Nun ja, gut, da kann man eben nichts machen. Aber schön finde ich das nicht von Cyanogen. Und auch nicht von OnePlus. Aber die sind ja schon am reagieren, nicht deswegen, sondern wegen anderen Unstimmigkeiten, und da wird wohl auch bald ein neues OS rauskommen für das OnePlus One, und Der Abschied von Cyanogen Mod bei OnePlus wird also stattfinden. Das erste Smartphone mit Ubuntu, das wird das BQ's Aquarius E 4.5 sein, ja, E4.5. Der Name total blöd und wahrscheinlich kriegen die noch Ärger dafür. Aquarius, das geht schon mal gar nicht. Ich glaube nämlich, da haben einige was dagegen. Trotzdem, BQ's hat es genommen als Namen. E4.5 ist sinnisch, aber zu geekig, würde ich mal sagen, ja. Oder gehen die vielleicht davon aus, dass ein Ubuntu-Phone momentan sowieso nur von Hardcore-Linux-Lovern gekauft wird? Das wäre natürlich mal wieder ein schwerer Fehler, denn das hat noch nie was gebracht, ja, wenn man so gestartet hat, ja, in dem Bereich. Ja, wie es der Name schon vermuten lässt, ein 4,5 Zoll Display hat das Ganze. Und besonders hervorgehoben werden hier die Sharing-Funktionen, ja, und die Content-Verbindungen, sage ich mal, für dieses Phone. Da sollen offenbar die Stärken dann sein von dem Ubuntu OS. Was sonst noch heißt, ist, die technischen Daten sind ein bisschen mau. 8 GB ist da drin. Zu wenig, ja. Also absolut zu wenig. 5 Megapixel Front-Facing-Kamera und 8 Megapixel hinten, das ist ausreichend. Ja, Full-HD-Display ist auch okay, 1080p. Full-HD für Videoaufnahme. So, für ein Display hier steht da noch nichts, soweit ich das sehe, genau. MediaTek Quad-Core Cortex A7 Prozessor mit bis zu 1,3 GHz, 1 GB RAM. Gut, man kann natürlich hier schlecht das beurteilen, weil es ja ein anderes OS ist, aber 1 GB mutet mir einfach viel zu wenig an, ja, also selbst für so ein Linux-System. Ja. Gut. Aber es ist mal, zumindest mal das erste Ubuntu-Smartphone ist schon mal draußen jetzt. Ja, in Spanien übrigens rausgekommen. Google Play Store bekommt ein Update wieder einmal auf Version 5.2. Genau, und hier sollen einige Vorbereitungen getroffen werden, ja, um Firmen die Handhabung des Stores ein bisschen zu vereinfachen. Ja, zum Beispiel eben kann festgelegt werden, dass nicht alle Apps sichtbar sind für die Mitarbeiter, ja, sogar die Netzwerke können festgelegt werden, über die Apps downgeloadet werden können, ja, und so weiter, um das Ganze eben weiter abzusichern für die Benutzung in einer Firma. Ja. Nun gut. Schlecht ist das ja nie. Ansonsten, was sonst noch was Interessantes? Chrome-Apps. Chrome for Work App, so, die könnte noch hier wohl integriert werden. Das müssten wir dann mal sehen. Aber da weiß man noch nichts Genaues. Ein Artikel von Talk Android wurde gepostet und dann gleich wieder zurückgezogen. Ja. Gut. Mal sehen. Und was gibt noch? HTC, ja, im Quartal 4 endlich mal wieder in den schwarzen Zahlen. Nach einer langen Durststrecke scheint sich HTC etwas gefangen zu haben. Das Quartal 4 2014 ist jetzt mal wieder mit einem Plus beendet worden im Vergleich zum Quartal 3 2014. Und das ist ein kleiner Lichtblick am Horizont. Die Einsparungen waren ja schon ziemlich groß. Viele Leute wurden entlassen bei HTC und die Welle der Entlassungen und Straffungen im Unternehmen sind noch lange nicht zu Ende. Daran wird auch wahrscheinlich jetzt dieses Ergebnis nicht viel ändern, aber zumindest ist ein Lichtblick am Horizont, dass HTC auch weiterhin eine Größe bleibt im Handy Geschäft. Ja, nur noch die Strategie müssen sie vielleicht so ein bisschen überarbeiten. Ja, der Auftritt her ist nämlich noch nicht ganz klar eigentlich für die Leute, wo ist HTC einzuordnen, aber ja, das wird vielleicht noch. Die neuen Werbespots übrigens von Google für Android, die sind richtig affisch, ja. Friends Forever, ja, genau so ausgesprochen. Ne? Und es kommen Affen, Hunde, Katzen, Pferde drin vor, ja. Alles um eben hier die neue Google Strategie oder den neuen Android Flair zu übermitteln, ja. Was ich eigentlich gar nicht schlecht finde, denn das ist das, was Android auch braucht. Es muss präsenter werden. Da würde ich mir auch wünschen, dass mal ja, im großen Stil Fernsehwerbung geschaltet wird. Ja, manche mögen sagen, ja, wieso sollen die das machen? Ist doch Marktführer. Ja, aber ich denke, dass Android als Marke durchaus noch bekannter werden kann. Das ist ganz, ganz wichtig, falls mal irgendwie Samsung durchdreht. Und dass dann die Leute kommen und sagen, hier Samsung, ich will Android haben. Ja, jetzt würden die sagen, so wie Android, ich will Samsung. Ja. Verkauf der Samsung Gear VR Brille, die beginnt übrigens jetzt tatsächlich, ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, und das Ganze powered by Oculus. Oculus, das die von Facebook gekauft worden sind, ja, ich hätte eben fast gesagt gestohlen worden sind, die sitzen da mit drin im Boot, ja, und ja, Samsung bietet eben jetzt diese VR-Brille an. Was da ehrlich gesagt genau damit gemacht werden soll, das ist mir immer noch so ein bisschen ein Rätsel. Okay, man darf nicht vergessen, Samsung hat auch TV-Geräte. Vielleicht werden die auch in zukünftigen TV-Geräten mit verknüpft. Bisher gibt es eben zum Beispiel, was man eben gesehen hat mit diesen Demo-Geräten, ja, so verschiedene Programme auch für Spiele, ja. Und man hat zum Beispiel gesehen The Blue als Spiel, ja. Milk Video für Videos eben, Videos zu präsentieren, und die Transformers wurde gezeigt als Virtual Reality Movie, ja, und 316 Fotos, um eben Bilder hier entsprechend mit der Brille anzuzeigen. Gut, wie auch immer, $199 wird das Ganze kosten, bis es bei uns rauskommt, wird es natürlich mal wieder eine Zeit lang dauern, denke ich. Best Buy wird die wohl zuerst in den USA anbieten, und yay. Da können wir uns mal drauf, dann fasst man auf die Testberichte, auf die genauen Testberichte, was da denn jetzt eigentlich Sache ist damit. Ja, ich habe vor einiger Zeit berichtet, dass Google Glass faktisch tot ist, aber es gibt offenbar ein neues Redesign unter dem neuen Boss dieser Sparte. Ja, ich meine, die alte Google Glass ist auf jeden Fall tot. Ja, definitiv. So wird die nicht mehr kommen. Die wird nicht anerkannt in der Öffentlichkeit. Die hat schlechte Presse mittlerweile bekommen, weil es einfach viel zu lange gedauert hat, ja, und die kommt so nicht, ja. Mit einem extrem klugen Design wäre es wohl noch machbar, denken sich hier einige, und es wird nicht schwierig, weil die muss verschwinden, ja, das Aussehen muss sich verändern, muss aussehen wie vielleicht eine normale Brille, eine Sonnenbrille, das integriert auch eine Sonnenbrille ist, ohne dass von außen groß erkannt werden kann, ja, das ist eine Google Glass, ja, das ist eigentlich die einzige Chance, wie ich das sehe, um das Projekt noch zu retten. Man muss den Angstfaktor dem Gegenüber wegnehmen, das geht eben nur, wenn man das nicht mehr erkennt, dass es eine Google-Brille ist. Ja. Und da war eben die Presse schuld daran, man hat eben sich gedacht, naja, wir führen das mal vorsichtig ein, so testweise und alles, ja, und wunderbar. Aber das war eben dann doch ein Fehler, weil die Leute haben da zu viel Angst, zu viel Zeit gehabt, sich darüber aufzuregen, bevor es Mainstream wurde, ja. Hätte das mit Pauken und Trompeten hier die neue Superbrille, klapp, bam, zack, da ist es sofort verfügbar, 200 Euro, boom. Das Ding hätte eingeschlagen wie eine Bombe, alle hätten sich diese Brille gekauft und dann wäre das akzeptiert gewesen, ja. Aber so halt eben nicht. So hat man die Angst noch hochgeschürt, noch bevor die Leute es überhaupt kaufen konnten. Und damit war das Schicksal eigentlich dann auch besiegelt. Ja, viele dürften sich freuen darüber. Ich finde das gar nicht schön, denn früher oder später muss sowas kommen. Ich denke, dass durch diese, ich habe es schon mal gesagt, ich denke, dass durch diese Problematik in der Gesellschaft die Technologie einfach nur ein paar Jahre verzögert wird, aber möglicherweise entscheidende Jahre verzögert wird, die man hätte für andere Entwicklungen eher benötigt hätte. Also das ist schon traurig, finde ich, dass es immer wieder an falsch verstandenen Ideen scheitert. Und natürlich auch an der Verkaufsstrategie von den Firmen. 1500 Euro für ein diskussionswürdiges Gerät in Ministückzahlen für die Elite. Ja, da wird doch jeder gleich misstrauisch. Ja, und ein neues Foto ist aufgetaucht vom HTC M9. Ja, diesmal könnt ihr die Rückseite bewundern des angeblichen M9. Ob es das ist oder nicht, wer weiß, aber jedes Fitzelchen, ja, kann man da durchaus doch mal benennen, ja, damit ihr mal sehen könnt, wie das vielleicht aussehen könnte, das HTC M9. Und ich muss sagen, boah, gar nicht schlecht. Und die Größe dürfte auch stimmen. Ja, groß muss es sein, ist doch klar. Ja, forward forever, backward never. Google kauft Odyssey. Und da frage ich mich natürlich, was bedeutet das insgesamt? Der Artikel auf Google Watch Blog zeigt hier auch, was möglicherweise denn da uns erwartet. Ja. Also zunächst mal, Odyssey ist ein Sharing-Tool für Fotos. Ja. Und zur Verstärkung von Google Plus Fotos, ja, und vermutlich auch von den Entwicklern eben, ja, hat eben da Google mal wieder was gekauft. Das dürfte ja darauf hinweisen, dass vielleicht bald Google Plus Fotos, was ja sowieso schon im als Sharing-Plattform eigentlich das Beste ist, was momentan verfügbar ist, ja, um Fotos zu sharen, zu teilen. Und damit könnte da weitere Verbesserungen einhergehen damit. Das ist immer wichtig. So ein paar Verbesserungen würden mir auch sogar schon einfallen. Ja, aber ob das hier von dem Odyssey gelöst wird, das darf bezweifelt werden. Aber das ist nämlich auch das Fotosharing vom Desktop, das könnte durchaus noch ein bisschen besser werden. Aber ich finde, es ist doch schon äußerst interessant, dass Google diese Firma gekauft hat. Und man darf erwarten, dass da mehr von diesem Odyssey übernommen wird, als man jetzt vielleicht zuerst vermutet. Ja, es ist im Prinzip ist es ja ein Synchronisationstool, ja, um Fotos und Videos eben von verschiedenen Geräten zu synken. Und das ist ja auch das große Problem immer noch, sage ich mal. Klar, wer alles mit seinem Handy aufnimmt, der hat keine Probleme. Der hat das beste System, das es überhaupt gibt, Google Plus, nämlich total integriert. Auto-Backup heißt die Funktion. Anschalten, glücklich werden, nichts mehr tun müssen, um die Fotos zu sichern. Und Sharing muss man auch nicht mal mehr die Fotos nochmals hochladen, was ja auch, wenn man unterwegs ist, dann auch sehr viel Traffic verbraucht. Und wenn man das dann mehrmals macht, auch mehrmals Traffic, sondern man kann dann einfach die Bilder auswählen und die direkt sharen von dem Google Server aus quasi, von dem Cloud Server. Und damit ist ja alles okay. Ja? Nur wehe, man hat noch andere Geräte, zum Beispiel eine normale Kamera, mit der man natürlich viel bessere Bilder machen kann. Dann sieht das Ganze schon wieder ziemlich übel aus, denn da ist mit Synchronisation, tja, nur die Software vorhanden, die es momentan eben so gibt. Und da sind die Funktionen für, meisten nennen das dann sogar noch Picasa statt Google Plus Fotos, ja, das ist schon mal sehr verwirrend, sind also äußerst rudimentär, das heißt nicht sehr viel Funktionen möglich und auch das alles ziemlich unspektakulär und nicht optimal. Ja, und da würde ich also schon sagen, das könnte da noch einige Verbesserungen geben. Und mal gucken, wie das wird. Ja, da empfehle ich euch auch den Link dazu, den ich natürlich hier für alle anderen Artikel auch habe in den Shownotes, denn da kann man sehr viel noch weiter drüber lesen und natürlich auch hier spekulieren dann, was vielleicht davon übernommen wird. So, ich komme zu den Community-Sachen. Ja, da schreibt der Robert, ich bin auf der Suche nach einer App, mit der ich auf Google Plus, Twitter und Facebook gleichzeitig posten kann, wenn möglich kostenlos. Vorschläge. Also es ist so, dass es, ich glaube, ich weiß, was du meinst, was du machen willst. Und das Problem ist eben, dass sich Google hier sträubt gegen solche Apps. Ja, es ist zwar durchaus möglich. Der Matt Spike hat schon mal, hat hier einen Link hier gepostet auf IFTTT, aber das ist ja auch etwas, wo dann eben für Google Plus genauso nicht funktioniert. Ja. Normalerweise, es wird zwar mit Tricks gearbeitet, so dass es funktioniert, aber es ist nicht offiziell und ich kann eigentlich auch hier nicht sehen, dass das richtig ohne Probleme laufen wird. Ja. Das Problem ist, dass sich halt mal Google entschieden hat, bei Google Plus das nicht zu machen wie bei Google Buzz und eben das so nicht zu erlauben. Das sieht man ja sogar daran, dass selbst der eigene Blogger-Dienst, also blogger.com, ja, eine ganze Zeit lang nicht in der Lage war, überhaupt solche Sachen zu posten automatisch auf Google Plus. Das ist jetzt möglich, aber auch nur begrenzt. Zum Beispiel, also geht das über quasi dieses über den Browser direkt. Wenn man jetzt zum Beispiel über ein anderes Programm was blockt, dann wird es nicht abgeglichen, ja, sondern es wird quasi beim Versenden auch auf Google Plus gepostet. Ja, nur um da ein Beispiel zu bringen. Ich würde mir natürlich viel lieber Feed-Sync wünschen, ja, so wie ich das früher immer gemacht habe mit den Social Networks. Aber das ist offenbar bei Google eben nicht so gewollt. Ja. Tja, das bedeutet also, ich würde nicht helfen können. Ich kann wahrscheinlich so hier nicht helfen. Probier es nochmal. Ich glaube, mit IFTTT könntest du vielleicht Glück haben. Ja, aber wie gesagt, offiziell ist es nicht und dann weiß ich auch nicht, ob das wirklich so klappt, wie du dir das vorstellst. Ja, es ist nicht optimal. Gut. Nächste Nachricht ist vom Matt Spike. Genau. Hallo, Metadaten. Frage mich, wie weit wir noch von der totalen Überwachung entfernt sind, weg sind. Egal, wer da am Sammeln ist, mal reinhören. Ja, und dann ein Link zu einer Sendung vom NDR. Ist Datenschutz schon egal? Tja, das ist natürlich eine interessante Geschichte. Die Metadaten ist ein Risiko, das darf man nicht vergessen. Nur ist das gleich, man wird sich kaum noch dagegen wehren können durch die Metadaten. Ich glaube, irgendwo müssen wir eingestehen, dass zumindest was Metadaten anbetrifft, die Spuren nicht ohne extremsten Aufwand zu verwischen sind. Das heißt, entweder entschließen wir uns, auf die moderne Kommunikation zu verzichten, oder wir arrangieren uns mit den Metadaten. Ja. Deswegen ist es auch meiner Meinung nach eine Illusion zu glauben, wir könnten durch irgendwelche Methoden versuchen, die Metadaten zu schützen. Das wird nicht funktionieren. Aus einem ganz einfachen Grund, weil auch der Empfänger wissen will, wer da schreibt. Ja. Und zumindest mal denken zu wissen, wer da schreibt. Ja. Die viel wichtigere Sache ist natürlich, dass durch diese Metadaten ein Bild entsteht von dem Nutzer, wenn die Metadaten verfügbar sind und ausgewertet werden. Deswegen gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, muss Gesetze auf den Weg bringen, dass die Auswertung von diesen Metadaten in ganz enge Grenzen lenkt. So dürfen die zum Beispiel, sollten die zum Beispiel nicht verknüpft werden dürfen. Ja, was momentan quasi gang und gäbe ist. Die Metadaten müssen besonders geschützt sein gegenüber Zugriffen von Dritten. Ja, das heißt, jedes Unternehmen muss für sich klar machen, dass sie die Metadaten als extrem sensibel einstufen müssen. Und das ist eben jetzt nicht der Fall. Ja. Deswegen auch ganz gut und wichtig, dass eben dieser Bericht da jetzt kam, oder kommt, weiß nicht, war das schon, ich glaube, das war schon, und das ist auch ganz, ganz wichtig, ich sehe hier gerade hier auf netzpiloten.de, der Artikel, der auch verlinkt ist, da wird hier schon geschrieben, eine Verharmlosung entgegentreten, ja, definitiv, und der Verbraucher muss aufgeklärt sein und die Firmen müssen die Daten besser schützen, die Metadaten. Ja, eigentlich müssten die Metadaten noch besser schützen als die Daten, die anhängen. Ja, weil die könnte der Benutzer selbst noch verschlüsseln. Also das könnte man in die Verantwortung des Benutzers geben. Ja, man kann seine Daten mit GBG verschlüsseln, dann können einem hinten alle rumheben. Ja, Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage. Ja, da kann ich die NSA auslachen. Ja, nur das Problem ist, die NSA hat die Metadaten, definitiv. Und nicht nur die NSA, jeder. Ja, also da gibt's wenig Schutz. Ja. Und wenn ich dann der falschen Person schreibe, dann ist der Inhalt eigentlich schon fast wieder egal. Ne? Ja, so sieht das aus. Gut. Ich hab noch was in der Community gefunden, und zwar der Google-Kundenservice, ebenfalls vom Netz bei Google. Google fängt von hinten an, wahrscheinlich bekommt man da mitgeteilt, Gerät momentan nicht lieferbar, ja. Ja, stimmt wohl, ne? Interessant, Google Support jetzt auch über Google Hangouts verfügbar, ja. Das wird jetzt in immer mehr Google-Produkten offenbar eingeführt, dass man Hilfe holen kann, und damit wird eine Verbindung zu Google Hangouts aufgebaut. Ja, das wurde auch schon, das ging irgendwie an mir vorbei, das wurde vor einiger Zeit bei This Week in Google gezeigt. Da haben die einfach in der Show jemand angerufen von Google und haben da dann den Support quasi getestet und dann eine nette Unterhaltung geführt, ja, mit einem, der gerade ein paar Tage erst im Job war. Der Arme. Er hat aber seine Sache super gut gemacht, und ich glaube, der hat auch gleich eine Belobigung bekommen, ja, weil er es souverän gemacht hat. Aber die Idee ist schon interessant. Ob die sich dann durchsetzt, wird noch eine andere Frage sein. Zumindest braucht man wahrscheinlich eine gute Netzverbindung. Und da sind wir mal wieder beim Problem. Es mag ja sein, dass in Silicon Valley die Netzverbindungen alle perfekt sind, aber um Videochat über 3G, sagen wir mal um 19 Uhr, 20 Uhr rum, das ist schon Abenteuer. Ja, also mehr als Standbilder sieht man da kaum. Ja, so ist das nun mal, ne? Da kann man nur hoffen, dass man in der Nähe von einem WLAN-Netzwerk ist. Jo, dann komme ich noch zur App der Woche. Kurz und knapp, Godus. Godus, ein Spiel, bei dem man mal wieder seinen göttlichen Anwandlungen, ja, hier freien Lauf lassen kann und Zivilisationen zu Ruhm führen kann oder auch in den Untergang. Man hat göttliche Kräfte, aber scheinbar ist eben Gott auch nicht frei in seinen Entscheidungen, ja, und heißt, man braucht dann Geld und sogenannter Glauben, ja, von diesen Einwohnern, ja. Also zunächst mal muss man Geld bekommen und das bedeutet für euch natürlich wieder mal Vorsicht, In-App-Käufe möglich, ja, von 4,76 € bis zu 95 € pro Kauf. Also aufpassen, liebe Leute, ja. Mit diesem Geld kann man dann eben bestimmte Sachen machen. Also Aktionen ausführen, sozusagen. Das Geld kann man natürlich auch intern erspielen, wenn man Geduld hat und Zeit. Also man muss da nichts kaufen. Und was man auch noch braucht, für bestimmte Aktionen freizuschalten, ist auf jeden Fall der Glauben der Bevölkerung. Ganz klar, das ist fast so wie in echt, ja. Da muss man dann eben langsam seine Zivilisation aufbauen. Im Prinzip ist es ein klassisches so Zivilisationsaufbauspiel, nur eben mit dem Gott-Effekt dazwischendrin, wo man eben selbst noch die Landschaften gestalten kann, die und auch also direkt Einfluss nehmen auf die Bürger, ja, man kann Wunder vollbringen oder auch Tod und Zerstörung bringen, ja, so wie man es eben, ja, als so, ja, möchte gern Gott lustig ist, ja, Meteoren, Feuer, Brünste, kein Problem, alles vorhanden, aber das alles kommt natürlich für einen Preis. Der Preis auf dem Android-Gerät, wenn sie auf jeden Fall erst schon mal 121 Megabyte Platz brauchen, gut. Für heutige Verhältnisse ist es ja eigentlich noch okay. Ja, muss man leider sagen. Aber 122 MB ist doch schon ziemlich gut. App2SD ist allerdings verfügbar, also kein Problem. Und es macht Spaß, es macht Riesenspaß, zumindest am Anfang. Irgendwann stellt sich dann aber erstmal so ein bisschen, naja, es kommt so ein Punkt, wo man oftmals die gleichen Sachen machen muss. Ja, und man sich nicht wirklich wie ein Gott fühlt, sondern eher wie so ja, ein Zwangsarbeiter, der einfach, um hier weiterzukommen, bestimmte Sachen machen muss. Ja, und eben nicht das, was er eigentlich will. Ja. Gleichzeitig ist auch die Geschwindigkeit, wie das alles abläuft, doch sehr, sehr langsam. Also so schnell man eine Zivilisation aufbauen, ist nicht. Selbst wenn man viel Geld investiert. Und zusätzlich, am Anfang gibt es sehr wenig Möglichkeiten. Klar, die Möglichkeiten wird es dann später hin noch geben, aber bis man die bekommt, ist es schon eine Durststrecke und man verliert doch manchmal die Lust dran und lässt es erstmal wieder eine Zeit lang ruhen, das Spiel. Ja, trotzdem, die Grafik ist schön. Die Steuerung, beziehungsweise eben das Aufbauen ist auf Smartphones und Tablets perfekt angepasst, ist also auch gut. Die Musik, die musikalische Untermalung ist gut, die Soundeffekte gehen und es ist grafisch gar nicht mal schlecht. Ja. Es ist zwar eine eigenwillige Grafik, vor allem eben die Geländestrukturen, das hat aber einen Sinn, das ist dadurch bedingt von der Art her, wie man eben hier das Gelände formen kann. Ja, da muss man sich natürlich was ausdenken, aber die Idee ist ganz gut, wenn es auch ein bisschen seltsam manchmal aussieht. Ja. Und ja, es bietet alles, was eben ein gutes Spiel braucht, wenn man ein bisschen Geduld hat, ja, und vielleicht auch mal ein paar Durststrecken überwinden kann, ohne dass man das gleich wieder verwirft, dann ist es sicherlich sehr gut. Godus ist kostenlos, erstmal, nein, halt, stopp, nicht kostenlos. Ja, man kann es eben ohne Kosten installieren, allerdings danach, wie gesagt, könnte man mit In-App-Purchases ein halbes Vermögen ausgeben. Ne? Vorsicht also. Ja. Damit sind wir am Ende vom Uncast für heute. Ja. Und wie immer, herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Informationen, Kommentare, Kritik oder ähnliches habt, nur her damit, Google plus Uncast oben eingeben. Dort findet ihr dann die Uncast-Community. Dort könnt ihr das alles loswerden. Oder ihr schreibt mir eine Mail, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen zu der Sendung, es sind mal wieder ein paar geworden, die findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com. Jetzt landet ihr woanders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.